immer wieder montags. Leipziger Demonstration nach dem SED-Sonderparteitag. Alliierte zeigen Flagge. In Berlin melden sich die Siegermächte wieder zu Wort. Vorwürfe statt Versöhnung. Die Präsidenten Mittelamerikas auf der Suche nach Frieden. Erinnerungen an Glanz und Gloria. Die kaiserlich-deutsche Vertretung in Istanbul wurde restauriert. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute ist Montag und seit 9 Wochen ist es in Leipzig ein ganz besonderer Tag und von besonderem Gewicht längst auch für die übrige DDR. In Leipzig hat die friedliche Revolution drüben begonnen und da wird sie fortgesetzt, längst auch woanders, aber die großen Themen der Auseinandersetzung scheinen immer noch die Leipziger zu bestimmen. Was auf den Demonstrationen vor ein paar Wochen nur am Rande vorkam, ist inzwischen in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. Die Überwindung der deutschen Teilung, in welcher Form auch immer. Neben der Pflicht zur Gewaltlosigkeit, auch heute am ersten Montag nach dem Berliner SED-Parteitag, das zentrale Thema. Aus Leipzig, Horst Hanow. Mit dem Ruf, wir sind das Volk, hatte es begonnen. Heute ist das Volk gespalten. Die einen demonstrieren für Veränderung, aber auch für den Fortbestand der DDR als Staat. Die anderen wollen ein wiedervereinigtes Deutschland. Auch die Rechtsradikalen kommen jetzt aus ihren Löchern und greifen die an, die für die Veränderung so viel riskiert und erreicht haben. Rote, aus der Demo raus, rufen sie. Einig sind sie sich im Protest gegen die, die 40 Jahre lang das Werkzeug der Unterdrückung gewesen sind. Das Stasi-Gebäude wurde heute von der Volkspolizei geschützt, doch diese Maßnahme, so zeigte sich, war gar nicht notwendig. Bürgerkomitees hatten im Laufe des Tages noch einmal dafür gesorgt, dass es zu einem Sturm auf die verhasste Geheimdienstzentrale nicht kam. Die Behörden hatten den Komitees gestattet, noch einmal die Räume zu inspizieren und dafür zu sorgen, dass die Aufbewahrung der Akten gesichert ist. Die völlige Aufdeckung der Stasi-Verbrechen bleibt eine Forderung aller Demonstranten, so unterschiedlich ihre Ziele sonst auch sein mögen. Die Rufe Deutschland einig Vaterland übertönten bei der Kundgebung alles andere. Eine aggressive Stimmung, wie es sie bisher nicht gegeben hat. Beklemmung und Angst, dass die Entwicklung, die so friedlich begonnen hatte, außer Kontrolle geraten könnte, war bei vielen zu spüren, die für eine Veränderung, aber nicht für eine Auflösung der DDR auf die Straße gegangen sind. Ich bin dafür, dass es sich ändert, aber auf keinen Fall für eine Wiedervereinigung. Aber hier gibt es ja offensichtlich zwei Strömungen, ja. Es ist schlimm genug, dass es so weit gekommen ist. Und ich bin auch nicht dafür, dass sich jetzt die Fronten ja irgendwie verhärten und dass es nach irgendwelchen zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt oder so. Die einen, die wollen eben die deutsche Wiedervereinigung, die anderen wollen es nicht. Das geht nicht so weit, dass sie sich schon untereinander prügeln. Also das wollten wir auf gar keinen Fall erreichen vor Monaten, weil wir im März damals angefangen haben mit dem Thema. Den Wiedervereinigungswillen müssen alle Parteien in Zukunft einkalkulieren. Das tun sie auch. Nur die Besonnenen wissen, dass das nicht von heute auf morgen geschehen darf. Ich persönlich halte es mit Willy Brandt. Was zusammengehört, wird zusammenwachsen. Aber ich sage auch, Wachstum braucht Zeit, gefährden wir nicht. Ich betone, gefährden wir nicht die Politik Gorbatschows, sonst gefährden wir alles, was wir bisher erreicht haben. Aber wird es möglich sein, die Hitzköpfe zur Vernunft zu bewegen, ihnen klarzumachen, dass die deutsch-deutsche Frage nicht nur die Deutschen berührt? Nach 40 Jahren Stalinismus wird das nicht leicht sein. 18 Jahre haben sie nicht mehr an einem Tisch gesessen, die Botschafter der 4 Siegermächte in der Bundesrepublik und in der DDR. Heute trafen sie sich wieder einmal und dass das nun zu einer Zeit großer Bewegungen im deutsch-deutschen Verhältnis geschah, das war der reine Zufall sicher nicht. Das Hauptthema sollte Ronald Reagans Berlin-Initiative sein. Die ist gut und gern 2 Jahre alt und regt an, Berlin zu einem internationalen Luftkreuz zu machen und zum Veranstaltungsort für große internationale Begegnungen, für Olympische Spiele zum Beispiel. Die Sowjetunion hat dieser Vorstoß des früheren amerikanischen Präsidenten lange Zeit nicht sonderlich interessiert. Das hat sich offenbar geändert, wie so vieles andere in Berlin, und davon sind die Interessen der 4 Alliierten unmittelbar betroffen. Aus Berlin Christine Kolmer. Strahlend sahen die 4 Botschafter der Siegermächte gerade nicht aus, als sie das Kontrollratsgebäude nach 3 Stunden verließen. Trotz der zugerufenen Fragen von Reportern schwiegen sie hartnäckig und verzogen kaum eine Miene. In der spärlichen Pressemitteilung hieß es dann auch, der Meinungsaustausch habe in einer geschäftsmäßigen, aber auch in einer konstruktiven Atmosphäre stattgefunden. Konstruktiv, das kann bedeuten, alle 4 Botschafter haben Interesse signalisiert, die sogenannte Berlin-Initiative jetzt mit Leben zu erfüllen. Sie geht zurück auf die Rede des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan 1987 am Brandenburger Tor. Let us expand the vital air access to this city. Reagan schlägt unter anderem eine Erweiterung des internationalen Luftverkehrs in Berlin vor. Und der untersteht ausschließlich den vier Alliierten. Zur Erinnerung, nach Kriegsende hatten die Alliierten im Londoner Protokoll festgelegt, Deutschland werde in Besatzungszonen aufgeteilt und Berlin bekomme einen besonderen Status unter Verwaltung der alliierten Kommandantur. Die Sowjetunion zog sich aus diesem Gremium zwar 1948 zurück, doch im Vier-Mächte-Abkommen von 1971, das hier unterzeichnet wurde, garantiert die UdSSR unter anderem den freien Zugang nach Berlin, damit auch die drei Luftkorridore, und sie ermöglichte Erleichterungen im Berlin-Verkehr. Der sowjetische Botschafter Abrasimov kommentierte damals die langjährigen Verhandlungen so. Ende gut, alles gut. Will man also am Luftverkehr oder gar am Status der Stadt etwas ändern, müssen alle vier Siegermächte zustimmen. Verschiedene Vorschläge für solche Veränderungen, etwa der Abzug aller alliierten Truppen aus der Stadt, gibt es ja schon. Glauben Sie und erwarten Sie, dass auch auf dieser Konferenz über den Status von Berlin gesprochen wird? Wie sich die Konferenz entwickelt, das können wir heute noch nicht übersehen. Es wird sicher eine Serie von Gesprächen geben. Und dass dabei über grundsätzliche Fragen ein Meinungsaustausch erfolgt, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber wir werden es erfahren. So erklären sich vielleicht auch die wenig heiteren Gesichter von heute Nachmittag. Da gibt es offensichtlich Befürchtungen, dass die Entwicklungen in Berlin schneller Fakten schaffen, als es den Alliierten lieb ist. Und die vier wissen, Verhandlungen über Berlin sind kompliziert. Die Gespräche heute werden sicherlich nicht die letzten gewesen sein. Ab Mittwoch in Berlin ein großer Parteitag der SPD, heute ein kleiner der CDU. Es traf sich der Bundesausschuss der Partei. Das Thema, die Deutschlandpolitik im Zeichen der Veränderungen in Osteuropa, besonders in der DDR. Eingeladen waren auch Vertreter der christlichen Demokratiebewegungen in der DDR. Und sie nahmen teil an der Debatte über den 10-Punkte-Plan des Bundeskanzlers zur Wiederherstellung der deutschen Einheit. Aus Berlin, Robin Lautenbach. Die Gäste aus der DDR prägten die Tagung des Bundesausschusses der CDU. Denn dass die Delegierten dem 10-Punkte-Plan des Kanzlers zustimmen würden, war von vornherein klar. Umso gebannter hörten sie, welche Unterschiede es in der DDR gibt in der Aufarbeitung der Vergangenheit. Die CDU in der DDR hat ein Schuldbekenntnis abzulegen vor jedermann. Lassen Sie mich aber auch sagen, ich sage es auch an dieser Stelle, wir sind in der DDR alle Täter und Opfer. Opfer und Täter zugleich. Ich sehe nicht, dass der eine die weiße, reine Weste hat und der andere allein die Schuld trägt. Ich bin nicht bereit, die Tausende, die Hunderttausende zu vergessen, die jetzt geschrien hätten, als vorhin davon die Rede war, dass wir alle Täter und Opfer zugleich sind. Philosophisch mag das stimmen. Aber mancher Täter hat es ganz schön warm gehabt und manches Opfer verdammt kalt. Was die Gäste aus der DDR gedanklich zur deutschen Frage mitbrachten, war alles andere als die große Wiedervereinigungseuphorie. Gefragt wurde allenfalls, wie eine deutsche Einheit positiv für Europa wirken könnte. Wenn die DDR, wenn die Menschen der DDR in ein einheitliches deutsches Land gehen, werden sie die Erfahrungen einer 40-jährigen Leidensgemeinschaft mit den Völkern Osteuropas mitbringen. Und damit ein tiefes Verständnis für diesen Bereich. Sie haben die Erfahrung einer 40-jährigen intensiven Zusammenarbeit mit den Völkern des Westens. Damit wäre ein geeintes Deutschland keine Bedrohung, sondern eine Brücke zwischen den Kulturen in Europa. Aber die Angst der europäischen Nachbarn vor der deutschen Einheit müsse respektiert werden, forderten die Gäste. Voraussetzung sei zum Beispiel die klare Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. So konkret mochte Kanzler Kohl nicht werden, doch auch er setzte deutliche Akzente, nicht nationale, sondern europäische. Denn daran kann es keinen Zweifel geben. Die künftige Architektur, ich verwende bewusst dieses Bild vom Haus, die künftige Architektur Deutschlands muss sich einfügen in die künftige Architektur Gesamteuropas. Das heißt, in einer gesamteuropäische Friedensordnung, die auf der Grundlage von Freiheit, Selbstbestimmung und Achtung der Menschenrechte der Völker und Menschen in Europa zusammengeführt werden. Der Kanzler warnte vor Illusionen. Selbst eine Konföderation sei nicht denkbar, solange die Militärblöcke existierten. Es gehe um lange Zeiträume. Trotzdem, das machte die CDU klar, will sie als die Partei in den Wahlkampf gehen, deren Endziel die Einheit ist. Beide, das CDU-Treffen und die Vier-Mächte-Konferenz, hatten das gleiche Thema, die deutsche Frage. Ein Kommentar dazu spricht Winfried Schalau vom Norddeutschen Rundfunk. Einem sicheren Instinkt folgend hat Bundeskanzler Helmut Kohl seinen 10-Punkte-Plan für eine Annäherung der zwei deutschen Staaten entwickelt. Und es war wohl Absicht und kein Versehen, dass er diesen Vorschlag ohne Konsultation mit den westlichen Verbündeten im Bundestag vorgetragen hat. In einem Jahr finden nämlich Wahlen statt. Der Bundeskanzler baut an einer Plattform, auf der er die Nationalflagge so hoch schwenken kann wie sonst niemand. Die Deutschland-Initiative des Kanzlers hat in der Außenpolitik einen Flurschaden angerichtet. Das Misstrauen gegen ein wiedervereinigtes Deutschland mit 80 Millionen Menschen ist tief verwurzelt. Die Sowjetunion und Polen können in einer solchen Machtkonzentration im Herzen Europas nichts Positives erkennen. Und nur mit Mühe und durch Konzessionen in der Europapolitik ist es dem Kanzler auf dem Gipfel am Wochenende in Straßburg gelungen, den EG-Partnern die Zustimmung zur Einheit Deutschlands in Selbstbestimmung abzuringen. Freilich, so heißt die von François Mitterrand durchgesetzte Einschränkung, müsse dieser Prozess in die Perspektive der gemeinschaftlichen Integration eingebettet sein. Das Misstrauen gegenüber der Bonner Politik bleibt. Sympathien und Freundschaften finden ihre Grenzen, wenn die nationalen Interessen ins Spiel kommen. So ist es denn auch kein Zufall, dass heute nach 17 Jahren die Botschafter der vier Siegermächte sich wieder zu einer formellen Sitzung im Alliierten Kontrollrat in Berlin getroffen haben. Alle vier Siegermächte haben ein vitales Interesse daran, durch eine deutliche Geste ihre Zuständigkeiten und Rechte, die aus der Kriegs- und Nachkriegszeit stammen, aller Welt ins Gedächtnis zu rufen. Das Vier-Mächte-Abkommen von 1971 erlaubt den Siegern, wie Willy Brandt einmal plastisch formuliert hat, einen Finger im deutschen Teich zu halten. Die Siegermächte bestätigen nun ihre Rechte. Sie können und sie werden jeden Schritt zur Konföderation oder zur Einheit, den die Deutschen tun wollen, prüfen, gutheißen oder verhindern. Die Abmahnung von heute gilt in erster Linie dem deutschen Bundeskanzler. Der wird sie ertragen im Bewusstsein, die Grundlagen für den Wahlsieg im nächsten Jahr gelegt zu haben. George Bush mag dafür Verständnis zeigen. Michael Gorbatschow dagegen muss befürchten, dass seine Machtstellung, die durch Versorgungsmängel schon stark geschwächt ist, nun auch durch außenpolitische Risiken in der Deutschlandpolitik zu zerfallen droht. Kanzler Helmut Kohl hat nicht versäumt, mit James Baker zu frühstücken. Das Goldene Buch der Stadt ist um eine Eintragung reicher. Und dann die Grundsatzrede von James Baker. Michael Groth hat zugehört. Außenminister Baker hat in seiner Grundsatzrede das Recht aller Menschen auf Selbstbestimmung bekräftigt. Er sagte: Der erste Schritt ist, dass freie Frauen und Männer freie Regierungen wählen können. Dies mag schwierig erscheinen und manchmal auch verwirrend, aber wir müssen diesen Weg mit Verständnis gehen. Denn eine wirkliche Stabilität erfordert, dass Regierungen legitim gewählt sind. Regierungen, die also auf der Zustimmung der Regierten beruhen. Dies versuchten die Menschen in Osteuropa zu schaffen. Baker ging auch auf in Moskau geäußerte Sorgen ein. Eine rechtmäßige und stabile Ordnung in Osteuropa werde die legitimen Interessen der Sowjetunion nicht beeinträchtigen. Die Hoffnung auf ein vereintes und freies Europa sei jedoch auch mit Sorgen verbunden. Ein solches Europa müsse nicht unbedingt ein Raum des Friedens und des Wohlstands sein. Alte Konflikte könnten wieder auftauchen. Eine Anspielung auf die unruhigen Nationalitäten in der Sowjetunion. Nicht zuletzt deshalb benötigt Europa, wie Baker sich ausdrückte, eine neue Architektur der Beziehungen. Dies schließe die NATO ein, in der man aber über veränderte Aufgaben sprechen müsse. Baker könnte sich hier etwa eine Arbeitsgruppe zur Verifizierung der Rüstungskontrolle vorstellen. Auch die EG müsse weiter zusammenwachsen, ohne dabei den Ländern im Osten die Tür zu verschließen. Immer wieder bezog sich der amerikanische Außenminister auf den KSZE-Prozess, der den Vereinigten Staaten und Kanada einen Platz in der europäischen Entwicklung zuweist. Baker kam dann zur deutschen Frage. Im Rahmen der Überwindung der Teilung Europas muss es eine Möglichkeit geben, durch Freiheit und Frieden die Teilung Berlins und Deutschlands zu überwinden. Die Vereinigten Staaten und die NATO haben 40 Jahre lang sich für die Wiedervereinigung eingesetzt und wir werden von diesem Ziel nicht abgehen. Das heißt nach dem Willen Washingtons aber auch, so fuhr Baker fort, dass die politische, militärische und wirtschaftliche Sicherheit Amerikas mit derjenigen Europas verbunden bleibt, einschließlich der Truppenpräsenz. Baker forderte die 23 Länder der NATO und des Warschauer Paktes auf, sich im Februar im kanadischen Ottawa zu treffen und dort über den amerikanischen Vorschlag eines gegenseitigen offenen Himmels zu sprechen, also die ungehinderte Beobachtung des jeweils anderen Territoriums von Flugzeugen aus. Baker plädierte für, wie er sagte, offene Grenzen statt eiserner Vorhänge. Europa könne zu einem Modell der internationalen Zusammenarbeit werden. Der Amerikaner schlug eine verstärkte Einbeziehung seines Landes in den europäischen Entwicklungsprozess vor. Freie, allgemeine und gleiche Wahlen müssten auf jeden Fall am Anfang dieses Prozesses stehen. Dies sei die wichtigste Priorität der KSZE-Vereinbarungen. Zum Schluss der Rede kehrte Baker zur Deutschlandpolitik zurück. Ein neues, gesamtes und freies Europa muss Vereinbarungen beinhalten, die die Ziele des deutschen Volkes befriedigen und die legitimen Ansprüche der Nachbarn Deutschlands auch berücksichtigen. Der Außenminister wiederholte die vier Prinzipien, die nach dem Willen Washingtons bei einer Wiedervereinigung beachtet werden müssen. Erstens, die Bevölkerung der DDR soll ohne Beeinflussung von außen und in freier Selbstbestimmung über ihre Zukunft entscheiden. Zweitens, eine Wiedervereinigung sei nur innerhalb der NATO und einer weiter zusammenwachsenden europäischen Gemeinschaft vorstellbar. Drittens, die Warnung vor Eile. Eine Wiedervereinigung könne nur friedlich und schrittweise vorankommen. Viertens und letztens, die Bestätigung des KSZE-Prozesses bleibe eine Voraussetzung der Wiedervereinigung. Dies schließt, so Baker, auch die Garantie der Grenzen ein. Recht überraschend kam am Nachmittag die Meldung, der amerikanische Außenminister werde sich mit Hans Modrow, dem Ministerpräsidenten der DDR, treffen. Aber das nicht in Ost-Berlin, für die USA ist das nicht Hauptstadt der DDR, sondern in Potsdam. Und der Weg dahin führte Baker über die Glienicker Brücke, die früher bekanntlich dem Austausch von Agenten vorbehalten war. Hartwig Heber. Als deutliches Zeichen des Interesses der Vereinigten Staaten am Reformprozess in der DDR hat der amerikanische Außenminister Baker im Anschluss an seine einstündige Unterredung mit Ministerpräsident Modrow seinen kurzfristig angesetzten Besuch bezeichnet. Baker hob insbesondere die Bedeutung hervor, welche Washington dem friedlichen Charakter der politischen Umwälzung beimisst. Besonders diesen Aspekt habe man während der Begegnung ausführlich erörtert. Unausgesprochen war dahinter die Sorge der amerikanischen Administration zu erkennen, mit welcher die USA die streckenweise stürmisch verlaufende Veränderung betrachten. Deutlich wurde das Interesse, etwaigen Belastungen der politischen Lage in Mitteleuropa vorzubeugen. Baker hob daneben den Beginn der politischen Gespräche am Runden Tisch in Ost-Berlin hervor. Man habe mit Zufriedenheit registriert, dass dabei ein Termin für freie und geheime Wahlen mit der Zulassung verschiedener Parteien festgelegt worden sei. Modrow seinerseits bezeichnete den Besuch als ein Zeichen der Unterstützung aus den USA für den Reformprozess. Man habe jetzt den gemeinsamen Dialog aufgenommen. Er gehe davon aus, dass sich daraus eine engere Kooperation entwickeln werde. Den Besuch von Baker sehe er zugleich als Bestätigung dafür, dass die DDR ein wichtiger Baustein für das europäische Haus sei. Modrow erklärte ferner, dass das Thema der deutschen Einheit in dem Gespräch nicht berührt worden sei. Allerdings schließt das nicht aus, dass die beiden Politiker diesen Punkt im weiteren Sinne der politischen Entwicklung in Europa berührt haben. Jedenfalls hat das Treffen weit mehr als nur protokollarische oder atmosphärische Bedeutung. Dafür sprechen schon die äußeren Umstände, unter denen es zustande gekommen ist. Wohl kann der amerikanische Außenminister nicht mit der DDR als Partner substanziell über die weiteren Möglichkeiten der Deutschlandpolitik verhandeln, aber er war zweifelsohne daran interessiert, die Vorstellungen der DDR zur weiteren politischen Entwicklung in Mitteleuropa aus erster Hand kennenzulernen. So hat er nach der überraschend einberufenen Botschafterkonferenz der vier Siegermächte ebenso kurzfristig die Stippvisite in der DDR vereinbart. Dabei war auch der Vorgang selbst schon spektakulär. Denn bislang hat sich noch kein amerikanischer Außenminister in die DDR bemüht, um dort mit Leuten der ersten Garnitur politische Gespräche zu führen. Der politisch hochrangigste Gast aus Washington war bislang der stellvertretende Außenminister John Whitehead, der vor 2 Jahren in Ost-Berlin war und dann auch dem damaligen Partei- und Staatschef Honecker einen Besuch abstattete. Doch mit der politischen Wende in der DDR und den dadurch möglichen politischen Veränderungen haben frühere Vorbehalte an Bedeutung verloren. Aber Statusfragen spielten auch dabei offenkundig noch eine Rolle, denn die Unterredung fand nicht am Ostberliner Amtssitz von Modrow statt, sondern trotz des prallgefüllten Terminkalenders des Regierungschefs im Interhotel in Potsdam. Eine Diskussion über den Artikel 6 der sowjetischen Verfassung, in dem die führende Rolle der Partei festgeschrieben ist, wird es auf dem heute zusammengetretenen Zweiten Volkskongress nicht geben. Dies entschieden am Morgen die Deputierten in einer mit Spannung erwarteten Abstimmung. Der entsprechende Antrag wurde mit 1.138 Stimmen abgelehnt. Immerhin aber sprachen sich 839 Abgeordnete für eine Debatte über die Monopolstellung der KPdSU aus, 56 Abgeordnete enthielten sich. Mit dieser Entscheidung setzte sich Generalsekretär Gorbatschow, der auch auf dem letzten ZK-Plenum eine Diskussion über den Artikel 6 ablehnte, gegenüber dem Druck aus den baltischen Staaten und der linken Opposition durch. Somit hält sich der Kongress während seiner 10-tägigen Sitzung an die vom obersten Sowjet vorgegebene Tagesordnung. Am Morgen hatte Michail Gorbatschow mit einer Grundsatzrede den ersten Sitzungstag des höchsten gesetzgebenden Organs der Sowjetunion in der Kongresshalle des Kreml eröffnet. Dabei appellierte er an die Disziplin und das Verantwortungsbewusstsein der Sowjetbürger bei der Bewältigung der Schwierigkeiten des Landes. Es hätten sich enorme Probleme angesammelt, sowohl im ökonomischen, ökologischen als auch im sozialen Bereich. Das Land erlebe schwere Zeiten. Doch es verfüge über genügend Reserven, um aus der Krise herauszufinden, Von jedem Einzelnen werde verantwortungsbewusstes Handeln gefordert. Wie weit die Auffassungen über die zukünftige politische Gestaltung der Perestroika auseinanderliegen, aber zeigte sich, als die estnische Abgeordnete Mario Laurestin forderte, die Diskussion über die Rolle der Partei auf die Tagesordnung zu setzen. Laurestin bezeichnete den Artikel 6 als veraltet und nicht in die demokratische Entwicklung passend. Andrei Sacharow ging sogar noch weiter, indem er vorschlug, alle Artikel aus der Verfassung zu streichen, die das Thema Eigentum, Grund und Boden und die Staatsbetriebe berühren. Zwischen ihm und Gorbatschow kam es dann zu einem erregten Wortwechsel. Ein lettischer Abgeordneter hingegen sprach sich gegen eine Diskussion über den Artikel 6 aus. Dies würde die Kräfte unterstützen, die die Partei angreifen. Das Volk aber erwarte jetzt vom Kongress die Verabschiedung wirtschaftspolitischer Maßnahmen. Die dann folgende Abstimmung war eindeutig. Dennoch zeigte sich, dass auch in der Sowjetunion der Druck wächst, das Machtmonopol der KPDSU zur Disposition zu stellen. Weitere Vorschläge zur Tagesordnung verlangten eine Abänderung des Artikels 3 über den demokratischen Sozialismus und des Artikels 7, der sich mit den Aufgaben und Pflichten des Komsomolzen Jugendverbandes beschäftigen. Dies wurde von den Delegierten mehrheitlich genauso abgelehnt wie eine Erörterung der Gesetze zum Eigentum, Grund und Boden. Somit sind fast alle umstrittenen Änderungsvorschläge zur Verfassung erst gar nicht auf die Tagesordnung gekommen, die nun schwerpunktmäßig von einer Debatte über die ökonomische Situation beherrscht wird. In deren Mittelpunkt steht ein Referat vom Ministerpräsident Ryschkow über Maßnahmen zur Gesundung der Wirtschaft, das dieser voraussichtlich morgen halten wird. Vor unerwartete Schwierigkeiten stellte ein neu installiertes Auszählsystem die Deputierten. Da die Technik nicht nur versagte, sondern sich für manchen als zu kompliziert erwies, musste Gorbatschow die Abgeordneten hin und wieder auffordern, nach altem Muster abzustimmen, nämlich per Hand. Der wachsende politische Druck ist an Michail Gorbatschow nicht spurlos vorübergegangen. Nicht nur auf Andrei Sacharow, den er sonst stets mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt, reagierte er bei der Eröffnungssitzung des Kongresses der Volksdeputierten heute scharf und bitter. Er nutzte auch, reichlich undemokratisch, sein Präsidentenamt zu einer Polemik gegen die linke Opposition der interregionalen Gruppe aus. Der Machtkampf, der sich gegenwärtig vor allem in der Partei abspielt, ergreift auch auf den Kongress über. Die Forderung, jetzt das Machtmonopol der Partei auf dem Kongress zu diskutieren, und zwar mit dem Ziel, den entsprechenden Artikel aus der Verfassung zu streichen, hatte Gorbatschows engster Mitarbeiter Jakowlew als falsches Signal gebrandmarkt. Dabei darf man unterstellen, dass Gorbatschow selber und seine engsten Mitarbeiter längst überzeugt sind, dass dieses formale Monopol fallen muss, wenn die Partei überhaupt langfristig politisch überleben will. Aber ein dramatischer Appell des Zentralkomitees, der heute veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Zeichen auf Sturm stehen. Die Reformpolitik tritt nicht mehr nur auf der Stelle, sie ist eindeutig rückläufig. Die Bremsmechanismen der Konservativen haben gegriffen. Gorbatschow wird zu immer eindeutigeren Kompromissen zu Lasten seiner Reformpolitik gezwungen. Die Reaktion der Radikalreformer ist verständlich. Sie sehen in diesem Machtkampf ein Strukturelement der alten Partei, ja sogar des Stalinismus. Tatsächlich spielt sich diese Auseinandersetzung trotz aller Glasnost nach wie vor hinter verschlossenen Türen des Zentralkomitees ab, wobei alle erdenklichen Tricks und verbotenen Griffe des Apparates nach wie vor angewendet werden. Da hilft im Grunde tatsächlich nur eines, die Debatte in die Öffentlichkeit zu verlagern, das heißt in den Sitzungen des höchsten verfassungsgebenden Organs der Sowjetunion über das Kernproblem zu diskutieren. Und dies ist in der Tat das Machtmonopol der Partei, das in der UdSSR anders als in den mitteleuropäischen sozialistischen Staaten nicht nur formal, sondern bisher auch faktisch besteht. Gorbatschows Umgang mit dieser Frage ist allerdings vor allem von taktischen Gesichtspunkten geprägt. Sein Grundsatzartikel in der Pravda kann im Grunde nur so interpretiert werden, dass er das Monopol preisgeben will zugunsten einer grundsätzlichen Wandlung seiner Partei. Als Generalsekretär des Zentralkomitees der KPDSU indessen hat er sich der Mehrheitsmeinung gebeugt und diese auch heute in der Sitzung des Volkskongresses loyal vertreten. Diese internen Zwänge sind es, die Gorbatschow zunehmend in eine schwierige Situation und öffentliches Zwielicht bringen. Die Gefahr eines internen Putsches der konservativen Kräfte des Parteiapparates ist, wie das letzte Plenum des Zentralkomitees bewiesen hat, nicht von der Hand zu weisen. Die parlamentarische Opposition um Jelzin und Sacharow ist im Blick auf die bevorstehenden Wahlen zu den Republiksparlamenten allerdings immer weniger bereit, auf solche internen Schwierigkeiten Gorbatschows Rücksicht zu nehmen. Deshalb wächst der Gegensatz zwischen den Reformern in der Partei, mit Gorbatschow an der Spitze, und den Radikalreformern immer deutlicher außerhalb der Partei, die zunehmend zu den eigentlichen Trägern und Bewahrern der Perestroika werden. In dieser Situation, die in einem Appell des Zentralkomitees offen als dramatisch beschrieben wird, wächst dem Kongress der Volksdeputierten eine enorme politische Verantwortung zu. In seiner ersten Sitzungsperiode im Frühsommer dieses Jahres hat sich der Kongress ein außergewöhnliches Ansehen in der Bevölkerung erworben. Unter seinen Abgeordneten ist die intellektuelle Elite des Landes versammelt. Es ist im Übrigen das einzige Gremium der Sowjetunion, in dem Gorbatschow in aller Öffentlichkeit agiert. Wenn nicht alles täuscht, wird sich sein politisches Schicksal, jedenfalls was die Meinung der Bevölkerung angeht, hier entscheiden. Dass er in dem Zweifrontenkrieg, der sich in den letzten Monaten verschärft hat, deutliche Abnutzungserscheinungen zeigt, das ist unübersehbar. Unter dem Dach nationaler Wiedervereinigungsparolen keimen jetzt auch in der DDR Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit. Guten Abend, meine Damen und Herren. Haushäuser fordern viele Bürger auf Unterschriftenlisten in eine Poliklinik umgewandelt werden. Unmöglich? Nicht in Riebnitz, wo heute ein anderes Haus seinen Sinn verlor. Früh am Morgen der letzte Dienstweg des örtlichen Stasi-Chefs im dunklen Mantel. Revolutionäres geschieht im Preußenland. Ein Amt, eine Behörde gar, wird aufgelöst. Das neue Forum und die Volkspolizei exekutieren das Ende der ehemals ebenso gefürchteten wie verhassten Geheimpolizei. Letzter Akt, die Stasi-Leute verladen unter den wachsamen Augen von Kontrolleuren des neuen Forum, der eine ist Kellner von Beruf, der andere Mechaniker, ihre Waffen, Geheimakten und Funkausrüstungen. Alles ist versiegelt, alles soll später zentral ausgewertet werden. Auch im hohen Norden nimmt sich das Volk also die Macht. Dabei gelten die Mecklenburger, freundlich formuliert, eher als bedächtige Leute. Hier stellte sich der Fortschritt traditionell später ein. Doch inzwischen gehen auch in Riebnitz die Uhren anders. In diesem Fachwerkhaus herrschte bis heute die Staatssicherheit. Verrückte DDR-Welt, Volkspolizisten kontrollieren ihre ehemaligen Kollegen von der Stasi, damit sie nichts verschwinden lassen. Bitter für die kamerascheuen Geheimpolizisten, dass sie am Ende von denen kontrolliert werden, die sie über Jahre bespitzelt haben, von den Sprechern des neuen Forum. Mit welchen Gefühlen machen Sie denn diese Arbeit? Mit einem Hochgefühl. Freude ist das in uns. Es ist gut zu wissen, dass es nicht wieder passieren kann. Es wird nicht wieder passieren. Sie sind viele Jahre an diesem Haus vorbeigegangen. Ja. Mit welchen Erfahrungen, Eindrücken? Immer mit dem Gefühl einer Angst. Das Gebäude war immer so ein... Na, man hat Angst gehabt vor dem Gebäude, es konnte bester Sonnenschein sein, aber man hat das Gefühl gehabt, das Haus steht im Dunkeln. Ja. Kurz zuvor hatten die Stasi-Beamten ihre Pistolen und Munition abliefern müssen. Die Forumsprecher sind noch geschockt über das Waffenarsenal in ihrer Kleinstadt. Ich stand auch vor der Waffenkamera und mich hat eben sehr erschüttert, dass da so junge Leute in meinem Alter auch einfach dahin gingen und angesprochen werden, hey du komm, du musst deine Waffe abgeben. Die machten dann ihre Jacke auf und zogen das Ding dann so raus. Und dass so viele Leute in diesem kleinen Kreis hier ständig mit Waffen rumgelaufen sind, ja, und uns auf Deutsch gesagt bedroht haben, ja, überall. Und Waffen, ja, was waren für Waffen? Das waren schwere Maschinenpistolen, Waffen. Kalaschnikow, Makarov, Handfeuerwolf. Dann habe ich auch diese tschechische kleine Mini-MP gesehen, diese Scorpio oder so ähnlich heißt sie. Ja, dann Panzerbrandgeschosse hatten sie hier. Dann hatten sie, wie heißt sie? Panzerfäuste, alles da. Seit heute nicht mehr. Die Waffen werden wiederum unter Kontrolle des neuen Forum in Rostock gelagert. Und was wird aus dem jetzt leerstehenden Haus der aufgelösten Geheimpolizei? Im Gespräch ist ein Kinderheim. Der amerikanische Außenminister James Baker war heute in Berlin und in der DDR. Dort als bislang ranghöchster Regierungsvertreter der USA und Ministerpräsident Modrow, Bakers Gesprächspartner, mag das als Zeichen der Bewertung verstanden haben, die eine sich erneuernde DDR jetzt in Washington erfährt. Zuvor hatte sich der Außenminister in West-Berlin mit Bundeskanzler Kohl zu einem gemeinsamen Frühstück getroffen, bei dem auch von der Wiedervereinigung die Rede war. Die, so Kohl zu Baker, lasse sich nicht anhand eines Terminkalenders planen. Einig waren sich beide in ihrem Wunsch, die Reformprozesse in den Ostblockstaaten zu stabilisieren. Später besuchte der Amerikaner in Begleitung des Bundesaußenministers und des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Walter Momper, den neuen Grenzübergang am Potsdamer Platz. Vor der Berliner Pressekonferenz erläuterte Baker einen 5-Punkte-Plan der USA, der als Ziel die deutsche Einheit im Rahmen eines europäischen Einigungsprozesses habe. Die NATO brauche neue Aufgaben und müsse eine politische Mission übernehmen. Baker kündigte eine stärkere Hinwendung der USA zu Europa an, einen neuen Atlantizismus. In seinem Gespräch mit dem BDR-Ministerpräsidenten Modrow, später in Potsdam, stellte Baker der DDR Wirtschaftshilfe in Aussicht. Das Treffen mit Modrow ist kurzfristig in den Reiseplan Bakers eingeschoben worden. Aus Potsdam, Klaus Richter. Eine neue Etappe in den Beziehungen zu den USA habe begonnen, meinte Ministerpräsident Hans Modrow. Er selbst hatte erst gestern Abend von dem Wunsch des US-Außenministers erfahren, ihn treffen zu wollen. Er sagte sofort zu. James Baker stellte Wirtschaftshilfe in Aussicht, lobte den Demokratisierungsprozess in der DDR und zeigte sich sehr zufrieden, dass der runde Tisch für den 6. Mai 1990 freie Wahlen vereinbart habe. Die Begegnung ist für Modrow ein diplomatischer Erfolg, eine Aufwertung seiner Person und seines Amtes. Die Beziehungen DDR-USA waren frostig. Vor 2 Jahren noch hielt der stellvertretende amerikanische Außenminister der damaligen Staats- und Parteiführung vor, die DDR sei weder ein souveräner noch ein freier Staat und verletze internationale Menschenrechtsabkommen. Davon ist heute keine Rede mehr. Als Modrow und Baker vor die internationale Presse treten, kann Modrow noch aus einem weiteren Grund zufrieden sein. Die Frage der deutschen Einheit sei nicht angesprochen worden, heißt es übereinstimmend in beiden Delegationen. Dafür habe man umso mehr über die Notwendigkeit einer stabilen DDR geredet. Die unausgesprochene Botschaft, die Entwicklung darf nicht außer Kontrolle geraten. Amerika, so Baker, unterstütze die Erneuerung der DDR, verfolge die Ereignisse mit großem Interesse. Hans Modrow ist einige Wochen im Amt und einer der ganz wenigen DDR-Spitzenpolitiker mit einem Vorschuss an Vertrauen, genießt die unerwartete Hilfe und er hat dem Gast auch Wünsche vorgetragen, etwa nach Gewährung der Meistbegünstigungsklausel im Außenhandel und Erleichterungen bei der Einfuhr westlicher Hochtechnologie. Entscheidungen sind noch keine gefallen. Wir gehen auch davon aus, dass Dialog wie anderswo auch zur Kooperation führt und dass auf dieser Grundlage noch einmal unterstrichen ist, dass die DDR mit ihrer demokratischen Entwicklung ein wichtiger Baustein im Europäischen Haus ist und bleibt und die friedlichen Beziehungen, die die DDR mit anderen Staaten in Europa und in diesem Zusammenhang auch mit den USA pflegt, ein stabilisierender Faktor für uns und zugleich auch ein Beitrag für die Erhaltung des Friedens ist. Und Baker stimmt dem zu. Wir wollten, so meint er, ein politisches Signal aussenden, dass die USA eine friedliche, stabile, demokratische DDR wünschen. Worte an historischem Ort, in Potsdam, dort, wo die Siegermächte 1945 die Teilung Deutschlands